Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es nicht um eine bestimmte musikalische Stilrichtung. Es geht auch nicht um einen bestimmten Musiker bzw. um eine einzelne Band, keine bestimmte Epoche, kein bestimmtes Land. Vielmehr steht die Produktion im Zentrum unserer Betrachtung und dabei der Sonderfall, dass einer alles alleine einspielt. Unser Thema bis 3 Uhr, einer für alles. Multiinstrumentalisten im Studio. Soundcheck läuft heute ausschließlich Musik, die im Studio von einem alleine eingespielt wurde. Vielleicht mal ein Gastmusiker dabei. Aber im Wesentlichen sind es alles Stücke eines Einzelnen allein. In Mehrspurtechnik aufgenommen, verschiedene Instrumente, gespielt von nur einem. Zu Beginn eben etwa Shaggy Otis. Der brachte Anfang der 70er Jahre einige Alben heraus. damals weitgehend unbeachtet und untergegangen, aber gerade in den letzten Jahren mit zunehmender Wertschätzung wiederentdeckt. Auf dem Cover zu seinem Album Inspiration Information, daraus eben das Titelstück, also auf der Plattenhülle steht Shaggy Otis, Guitars, Bass, Organ, Piano, Vibes and Percussion, also alles, was wir eben gehört haben. Gleich noch einmal Shaggy Otis von einem Album vor Inspiration Information, jetzt aber zusammen auf einer CD wiederveröffentlicht. Vorher aber noch jemand, der in solch einer Spezialsendung über Multi-Instrumentalisten auf keinen Fall fehlen darf. Er gilt als einer der Alleskönner der letzten Jahre, nämlich Lenny Kravitz. Hintereinander Shaggy Otis und Lenny Kravitz. Beide haben auf ihren Stücken sämtliche Instrumente selbst gespielt. Shaggy Otis eben zuletzt bei Strawberry Letter 23. Davor Lenny Kravitz. Gerade ist sein neues, sechstes Album erschienen. Hier aber etwas aus einer früheren Platte. Mama Said hieß sein Album von 1991. Daraus bei uns The Difference Is Why. Und darunter steht im CD-Beiheft Lenny Kravitz: Vocals, Drums, Bass, Guitar und niemand sonst. Nicht alle heute im Programm sind so bekannt wie etwa Lenny Kravitz. Hier zum Beispiel Howie Beck, ein neuer Name aus England, Liedermacher im weitesten Sinne, aber nicht nur mit Gitarre, sondern auch Bass und Schlagzeug. Und alles spielt er selbst auf seinem Debütalbum Hollow. Hier daraus Serves You Right von und mit Howie Beck. Thank you. más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales. Que ponga un freno a lo que sienta ahora raudales. Howie Beck von seinem Album Hollow, eben Robert Wyatt. Der begann schon in den frühen 60er Jahren mit Experimentalmusik, spielte Ende der 60er, Anfang 70er Schlagzeug bei Soft Machine, Jazzrock der damals ganz avancierten Art, gründete dann seine eigene Band Matching Mole, hatte Mitte der 70er Jahre einen tragischen Unfall, er fiel aus einem Fenster und ist seitdem querschnittsgelähmt. Er fand neue musikalische Ausdrucksmittel, spielte von da ab mehr Keyboards, Schlagzeug nur noch mit den Händen. Aus seinem umfangreichen Schaffen eben ein Stück von einer EP aus dem Jahr 1984, Work in Progress, und zwar Yolanda, Robert Wyatt. Weiter jetzt mit dem Kölner Dirk Schlömer. Bei Tonsteine Scherben spielte er Anfang der 80er Jahre Gitarre, jetzt übrigens wieder in der Scherben Revival Band. Neues Glas heißen die. Und er hat inzwischen auch einige andere Projekte. Als Zicato hat er 1989 seine erste Solo-LP veröffentlicht, Beatbone. Alles von ihm selbst, Schlagzeug und Drumcomputer, Bass, Gitarre, Keyboards, sogar das Saxophon hier auf Ring of Gold. Musik ring of gold, a fire sweep. The ring of gold burns so deep. The ring of gold in the air. The ring of gold, it's everywhere. The book of faith in your eyes. The book of faith, I can see no lies. Oh, this wish, now you want to stay far. Oh, this love, now you want to hold. Oh, this got, now you want to pray for. Oh, this you need, it's nothing in the end. The ring of gold, a fire sweep. The ring of gold burns so deep. The light of the dawn, it's in your hair. The light of the dawn, it's everywhere. The book of face in your eyes. The book of face, I can see no lies. All this wish, now you want to stay far. All that you got, now you wanna hold on to. All that you love, now you want to pray for. All that you need, it's nothing in the end. The wheel of fate, the wheel of action, the silver light, the silver dawn. The wheel of fate, the wheel of action, the silver light, out the silver dawn, the silver light. For you don't play the Mr. Kane. Zuerst Cicato. Unter diesem Namen hat Dirk Schlömer Ende der 80er, Anfang 90er Jahre einige Soloplatten herausgebracht. Bei uns von seiner ersten LP das Anfangsstück The Ring of Gold. Danach ein weiterer, bislang eher unbekannter Vertreter in der Garde der Multi-Instrumentalisten, Victor Davis aus London. Der spielt auf seinem aktuellen Album fast alles selbst. Elektrische und akustische Gitarren, Bass, E-Piano, Schlaginstrumente. Dazu hat er alles selbst gesungen, geschrieben, arrangiert und produziert. Ein paar Gastmusiker kommen dazu für einige wenige Blasinstrumente und Violine. Aus diesem Victor Davis Album, das einfach nur so heißt, wie er heißt, Victor Davis, eben das Stück Brother. Ganz typisch für die gesamte Platte, songorientiert, oft Latin angehaucht, manchmal ein bisschen wie El Jarreau. Der Titel dieser Sendung, Einer für alles, muss jetzt leicht modifiziert werden. Eine für alles, heißt es in den nächsten 3 Minuten. Es geht um Danielle Dax. Nach ihrer Zeit in der Punk-Kombo Lemon Kittens brachte sie 1983 ihr erstes Soloalbum heraus, Pop Eyes. Ich übersetze mal, was auf der Plattenrückseite steht. Geschrieben und produziert von Danielle Dax, alle Gesänge und Instrumente Danielle Dax, und zwar Gitarre, Schlagzeug, Tasteninstrumente, Banjo, Flöte, Bass, Trompete, Tenor- und Sopransaxophon, Tonbänder, Rhythmusmaschine TR-808 und noch alles Mögliche an Spielzeug und Schlagwerk. Aufgenommen auf 4 Spur in ihrem eigenen kleinen Studio. Also wirklich von A bis Z alles in Eigenregie. Danielle Dax und ihr Album Pop Eyes, so fängt es an. We'll be right back. Daniel Dack sind wir jetzt bis zum Ende der ersten Stunde bei drei ganz bekannten Multiinstrumentalisten angelangt. Zunächst eben mit Stevie Winwood, Der spielte schon als 16-Jähriger bei der Spencer Davis Group, dessen Sänger er ja auch war. Er prägte die Band auch abwechselnd mit seiner Gitarre, Beispiel Keep on Running, der erste Hit, oder mit seiner Hammond-Orgel, Beispiel Gimme Some Lovin' oder auch I'm a Man. Nach Spencer Davis kam Traffic und 1970 die kurzzeitige sogenannte Supergruppe Blind Faith, zusammen unter anderem mit Eric Clapton. Und dann wieder Traffic und später in den 70ern Stevie Winwood Solo. 1977 erschien sein erstes Soloalbum, 1980 folgte Ark of a Diver und dieses zweite hat er ganz im Alleingang eingespielt, daraus eben das Titelstück. Nach Stevie Winwood gleich ein weiterer Alleskönner hinterher, vielleicht der größte überhaupt, Stevie Wonder. Sein erstes Soloalbum Music of My Mind war 1972 wie eine Befreiung aus dem starren Korsett seiner Plattenfirma Tumla Motown. Bis dahin bestimmten andere, was und wie aufgenommen wurde. Mit diesem Album setzte er als erster Schwarzer bei einer großen Plattenfirma durch, dass er alles, wirklich alles unter Kontrolle behielt. Jahre zum Beispiel vor Prince. Alle 9 Stücke sind von ihm gesungen, geschrieben, produziert, gespielt. Piano, Schlagzeug, Harmonika, Orgel, Spinett, Klavinett und Synthesizer. Was künstlerische Autonomie angeht in der populären Musik, ist Stevie Wonders Music of My Mind gar nicht hoch genug anzusiedeln. Hier davon ein eher weniger bekanntes Stück, Sweet Little Girl. Sweet little girl, you know your baby love you. Your love is driving me crazy, crazy, crazy. Sweet little girl, sweet little girl, you know your baby Steve is true. Your love is driving me crazy, crazy, crazy, girl, I'm in love. Hey, my sweet, sweet mama, you know you drive your baby mad. Woo! Oh, my sweet, sweet mama, you're driving me mad. Come on, baby, you know your baby love you. I give you cookies and candy and a muffin, and you still want to be good. Come on now, honey sugar, you know your baby love you more than you love my clavinet. So baby, do me good. Do me good, baby. Sweet little girl, you know your baby love you. Your love is driving me crazy, crazy, crazy. Sweet little girl, come on, baby. You know your baby love you. Your love. Sometimes you don't even answer, and you know I love you, and you just treat me all kind of ways. Come on now, honey sucker, you know your baby, you're waiting on your only love dial. You know you got my nose. Honey. Can't you hear me talking to you, honey? I try to treat you good, give you everything you want. Sometimes I see you making love, but you love me down. But I still love you more than I love my clavinet. Come on now, honeysuckle. You know your baby love you. You know, just the other day I was gonna take you to go see a movie. Sweet, sweet back. Musik aus den 70ern von zwei der bekanntesten Multi-Instrumentalisten, nach Stevie Wonder eben Todd Rundgren, auch der aus den USA. In den 60ern war er Mitglied der Band Nas. Nach 3 Alben entschloss sich Rundgren, Solo weiterzumachen. Und Solo heißt hier wirklich total Solo. Im eigenen Studio hat er zig Alben eingespielt, auf zig Instrumenten. Damals gab es ja noch keine MIDI- oder Computertechnik. Das heißt, alles ist von Rundgren wirklich selbst gespielt. Eben I Saw the Light vom 72er Album Something Anything. Aber neben diesen leichten Popsongs hat Rundgren auch immer Schräges veröffentlicht, teilweise schwer verdauliche Kost, wie zum Beispiel hier die gesamte instrumentale B-Seite seines Albums Initiation von 1975. Schwer verdaulich, überkandidelt und verquast teilweise. Daraus noch bis zu den Nachrichten wenigstens ein kleiner Ausschnitt aus dem Instrumentalschinken A Treatise on Cosmic Fire.